Labor für Entrepreneurship. Herzlich willkommen. Wir stehen hier schon in Positur. Eine Gruppe, die heißt 2 in 1. Und noch ein bisschen längeren Namen, den lasse ich jetzt weg, den erklären Sie nachher. 2 in 1. Gewinner im Wettbewerb Promotion School. Das ist so ein Businessplan-Wettbewerb. Mit einer schönen Idee, die uns auch gefallen hat. Und zwar, ja, ich sag's mal mit meinen Worten. Hier fallen schon die ersten Ton um. So, mit meinen Worten, ein Schuh, den man in verschiedene Teile denkt und einen Teil auswechseln kann, nämlich den Absatz. Und Sie haben gesagt, 2 in 1, Begleiter in allen Lebenslagen, das ist ein Schuh, auf den man sich verlassen kann. Bei den Jungs weiß man nie, ob man sich auf die verlassen kann, aber auf so einen Schuh ist Verlass. Begleiter in allen Lebenslagen. Am besten, Sie zeigen es mal, Sie haben sehr schön gemalt, wie man sich das vorstellen kann. Ein Schuh, also von ganz flach bis ganz hoch. Und ja, sagen Sie ein bisschen was dazu. Ja, also wir haben uns vorgestellt, dass wir einen High Heel haben, wo man den Absatz dann individuell abschrauben kann. Und dann hat man ein Ballerina, sodass man in verschiedenen Situationen das wechseln kann. Ballerina sind die, die so im Ballett tanzen. Und, so. Und dann so einen ganz hohen Absatz. Und so technisch, das ist ja eher so was, wo man so denkt, das muss ein Ingenieur oder ein Mann. Haben Sie so eine Idee, wie man das technisch machen kann? Ja, also wir haben uns vorgestellt, dass wir in der Sohle so einen kleinen Schlitz machen, wo man dann den Absatz mit so einer Eisenplatte einmal in den Haken reinschieben kann, sodass man einen Halt hat. Und dann noch zur Festigung hier so eine kleine Öffnung hat, wo man den festschrauben kann. Ja. Und das haben Sie sich so gedacht oder haben Sie es auch schon mal probiert, dass das dann hält? Also was? Also, kann man sich das vorstellen? Direkt probiert haben wir das noch nicht, aber wir haben uns überlegt, wenn man das getrennt voneinander machen würde, das heißt, man hätte diesen Absatz zum Reinschrauben und getrennt die Platte für den Extrahalt, dass es eigentlich funktionieren würde. Ja, und hier sind wir in diesem Labor, weil ganz viele Menschen so eigentlich gerne Unternehmer, Unternehmerin werden möchten, aber es nicht so richtig können. Und dann versuchen wir mal zu erklären, wie kommt es denn zu so einer Idee? Und das würde ich Sie auch gerne fragen. Wer von Ihnen kam denn so auf diese Idee und vielleicht nochmal das allererste Stück sozusagen Ihrer Geschichte, wie fing das an? Also wir saßen eine Runde zusammen, dann haben wir als erstes überlegt, was könnten wir jetzt als unserem Konzept machen. Als erstes hatten wir eine Computermaus, aber dann haben wir uns überlegt, nee, das ist doch nicht das Wahre, weil das könnte gar nicht funktionieren. Und dann kam Patricia auf die Idee, dass wir einen Schuh entwickeln könnten, den man in mehreren Situationen anziehen könnte. Und das hat Sie begeistert? Ja. Da, an der Idee blieben Sie hängen, genau. Oder die anderen haben Sie verworfen. Wie ist denn das, wenn man so das erste Mal dann denkt, jetzt machen wir ein kleines Unternehmen oder ging es nur um den Wettbewerb? So mal ehrlich, was? Es ging eigentlich erstmal um den Wettbewerb. Also als erstes ging es um den Wettbewerb, aber später dachten wir so, ja, was könnte man halt auch lebenslang behalten und tragen und wie man das machen könnte, dass das auch wirklich so wird. Ja, und würden Sie den Schuh auch selber tragen? Ja. Das ist ja immer so die erste. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Das ist so ein Wettbewerb, Schule macht ja eigentlich gar keine Zeit, Sie wollen Abitur machen. War das jetzt sehr zeitraubend, an dieser Idee zu arbeiten oder hatten Sie das immer so ganz nebenbei? Also dadurch, dass wir das in der Schule gemacht haben, diese Entwicklung von der Idee, war das für uns nicht sehr zeitraubend, aber wir haben uns halt weiterhin überlegt, wie man das entwickeln könnte und wie das funktionieren kann, dieser ganze Aufbau. Und dass das halt vielen Frauen so den Alltag erleichtern würde und so. Und deswegen, also so in der Freizeit hat das nur ein bisschen Zeit gebraucht, aber wir haben das meiste so in der Schule gemacht. Haben Sie mal mit anderen gesprochen, ob die das eine gute Idee finden? Ja, also, ja, wir haben viele Verwandte gefragt und auch so Freunde und die würden halt das auch gerne haben, weil es echt eine Erleichterung ist. Ja. Und kann man sagen, dass bei den Jungen kommt das eher an als bei den Älteren oder... Was sagen denn die Omas dazu? Das Also ich würde eher sagen, dass es bei den Jüngeren vielleicht eher kommt, weil die Älteren sind vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß und die wollen dann halt und die wollen dann halt einen flachen Schuh haben, damit sie so flockig durch die Gegend gehen können. Und es ist entweder flach oder hoch, so in der Mitte gibt es nichts. Also doch, wir hatten uns überlegt, dass man vielleicht also verschiedene Höhen und vielleicht auch verschiedene Dicken also machen könnte, sodass halt auch mehr halt oder für die jüngeren Frauen vielleicht so Pfennigabsätze oder doch so Blockabsätze gemacht werden könnten. Und ja, das wäre dann auch für die verschiedenen Preis, also für die verschiedenen Altersklassen so. Ja. Und jetzt ist nur das Technische der Absatz oder Farbe, könnte man ja vielleicht auch variieren. Habt ihr noch nicht dran gedacht? Es könnte es auch in verschiedenen Farben geben, bei Modellen, halt je nachdem, wie wir das dann nach Auswahl geben. Und so ein Wettbewerb, wie hoch man es machen kann, ohne umzufallen oder so, für die Kleineren. Ja, das kann man natürlich auch überlegen. Ja. Haben Sie mal darüber nachgedacht, ob man das denn tatsächlich zu einem Unternehmen machen könnte? Würden Sie sich das zutrauen? Schon. Also ich meine, ja, wenn man halt so durch die Gegend geht als Frau und sagt, naja, abends will man ein bisschen schicker gehen und nicht immer dann zum Auto zurückgehen und erst seine hochhackigen Schuhe aus dem Auto holen, so kann man den Hacken in der Tasche tragen und geht halt shoppen und quasi noch so. Und wenn man dann halt abends beschließt, ins Restaurant zu gehen, holt man aus seiner, er ist ja nicht so groß, aus seiner Handtasche, Hacken schraubt sich raus und ist halt... Und wenn Sie nachts so nach Hause gehen, haben Sie auch so ein Ding möglicherweise. Aber wir haben uns auch so überlegt, man sieht immer im Fernsehen so diese Promis mit diesen riesigen Kleiderschränken, riesige Schuhschränke, 1000 Paar. Und wenn man unser Paar halt so und diesen normalen Schuh, wo man dann die verschiedenen Absätze dran machen könnte, wenn man das in verschiedenen Ausführungen anbieten würde, dann wäre das halt ganz gut, weil dann hätte man halt viele Höhen und Größen in einem. Und man hätte nicht mehr so einen riesigen Schuhschrank und das wäre halt auch für jeden. Die Imelda Marcos, die Frau dieses berühmten Präsidenten Marcos, der dann abgesetzt wurde, die hatte ja, glaube ich, 3000 Paar Schuhe. Und ich glaube, die Revolution gegen ihren Mann war auch wegen der Schuhe. Die anderen Sachen haben die Leute nicht verstanden. Aber dass einer 3000 Paar Schuhe hat, das hat die Leute schon ärgerlich gemacht. Also die hätte mit ihrem vielleicht eine Überlebenschance gehabt, ein paar weniger Schuhe hat und dafür mehr Teile. Nochmal die Frage unternehmen könnten, das heißt ja nicht nur Schuh, was würden sich denn, was, wo wären denn so über Befürchtungen, wenn es heißt, ach, eigentlich könnten wir da doch ein Unternehmen. Ja, erstmal die Kosten, weil die Kosten, wir könnten ja nicht alleine jetzt einfach mal ein Unternehmen so gründen, sondern wir brauchten ja auch schon professionelle Hilfe von anderen Unternehmen, zum Beispiel von Schuhfirmen. Weil alleine, wir haben ja noch keine Erfahrung in einem Unternehmen zu gründen. Deshalb. Trauen Sie sich alleine nicht zu, das ist sagen, jetzt legen wir los und gucken mal, was da auf uns zukommt. Das habe ich auch gelesen, Sie sagen ja, eigentlich wollen wir die Idee nicht verkaufen an irgendeine Schuhfirma. Eigentlich, haben Sie geschrieben, wollten Sie selber machen. Ja, also wir wollen halt das so machen, dass wir dann diesen Schuh entwerfen und dann vielleicht in mehreren Schuhläden diesen Schuh anbieten und fragen würden, ob sie den für uns verkaufen würden. Und wie stellen Sie ihn her? Also das würden wir dann zusammen mit dem Schuster machen als erstes und dann vielleicht in eine Fabrik, sodass man den halt öfters herstellen kann. Mhm. Übrigens bei VW, die haben alle möglichen Einrichtungen. In so einem Auto gehört auch alles Mögliche rein. Vielleicht könnt ihr so einen Teil auch machen. Könnte man mal anregen. Ja, wir hatten auch überlegt, dass wir es vielleicht erst so mit so einem Stand in der Innenstadt oder so zeigen könnten. Erstmal so auf uns aufmerksam machen, dass es sowas auch gibt und so wie jetzt hier so das darstellen, was man alles machen könnte. Das ist doch eine gute Idee. Das macht ja auch Spaß, dass die Leute ausprobieren, bricht das ab oder hält das oder so. Ja, und so die anderen Sachen, Sie sagen, man braucht viel Geld. Braucht man wirklich viel Geld? Sie sind ja vier, ein bisschen mit den Eltern und Verwandten und Omas. Kommt da schon ein bisschen Geld zusammen? Die Tochter oder die Enkelin eine Firma gründet, kommt doch nicht alle Tage vor. Heiraten tun die meisten, aber eine Firma gründen, das ist selten. Ist Ihnen noch nicht so geheuer mit dem Firmen gründen? Ja, wir wissen das noch nicht so genau. Also wir haben das schon besprochen. Aber ja, das ist jetzt, wir sind halt erst auch in der 12. Klasse und erstmal Abitur. Genau, und auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall ein Traum von uns später. Ah ja, ja. Das wollte ich auch fragen. So nach dem Studium, oder also nach dem Abiturstudium, geht es da in Richtung Unternehmerisches oder eigentlich mehr so das, was sonst auch Lehrer werden oder bei neuen Unternehmen gehen? Also wir wollten auf jeden Fall versuchen, dass wir nach dem Studium oder halt nach dem Abitur auf jeden Fall diesen Schuh entwickeln lassen. Ins Leben rufen. Genau. Ja. Das haben Sie schon versprochen gegenseitig, dass Sie da weitermachen. Wie sind Sie das, wie ist das entstanden, dass Sie vier sind? Das hat das so allmählich, was Idee von allen gemeinsam oder ist es so eine gewesen und die hat die anderen dann dazu geholt? Also bei uns war das so, wir haben uns echt gut verstanden so in der 11. Klasse, als das losging da mit Promotion School. Und dann haben wir uns halt so überlegt, dass wir uns gut verstehen und gut ergänzen untereinander. Und deswegen haben wir dann halt überlegt, dass wir zu viert dann in die Gruppe gehen. Das war mir so spontan. Ja, vielleicht noch zu dem Schuh selber so ein Aspekt. Also mir macht das Sinn, ich bin ein sparsamer Mensch. Und es geht ja meist nicht alles auf einmal kaputt, sondern ein Teil, der Absatz wahrscheinlich eher als das andere. Das ist natürlich auch ökologisch sehr sinnvoll. Es macht ökonomisch Sinn und vor allem ökologisch, wenn man nicht den ganzen Schuh wegschmeißt, sondern praktisch zwei Paar Schuhe hat mit Ihrer Idee oder vielleicht sogar mehr. Hat das mal irgendjemand gedacht oder angesprochen, dass das ja auch eine ökologische Idee wäre, dass man sagt, wir haben den ökologischen Schuh? Auf jeden Fall, weil das ist ja beim Damenschuh, das wissen die ganzen Damen bestimmt auch hier unter uns, dass als erstes der Hacken abgenutzt ist und dann, ja, schade, entweder gibt man zum Schuster, das ist teuer und man lässt den Hacken neu machen oder man schmeißt das ganze Paar weg und deswegen wäre es halt auch sinnvoll, wenn man halt nur den Hacken austauschen könnte und viele verschiedene Varianten hätte. Und Sie würden den Schuh verkaufen gleich mit diesen Alternativen, sodass man gleich mindestens zwei Paar Schuh hat. Ja. So habe ich das verstanden, da hat man einen Schuh mit diesem mit und ohne, dass man das so tragen kann. Ja. Haben Sie eine Idee, was das kosten würde? Ist das teurer als andere Schuhe oder preiswerter? Also wir haben uns gedacht, dass wir in dem Limit von 60 bis 80 Euro, also gute, zum Beispiel Gabelschuhe kosten ja auch in dem Dreh und die haben ja auch eine gute Qualität, also da haben wir uns eigentlich gedacht, dass wir in dem Dreh auch bleiben werden. Ja. Und das ganze Modische, also ich denke ja, so ein Schuh muss auch irgendwie modisch sein. Und da haben Sie ein bestimmtes Modell vor Augen oder würden Sie eines nehmen, was schon gibt und vielleicht populär ist? Oder? Also je nach Trend würden wir natürlich auch verschiedene Designs machen, aber am Anfang haben wir gedacht, dass wir schlicht schwarz machen und so die Grundfarben. Und dann hätten wir halt noch überlegt, dass man die Hacken auch verschieden gestalten könnte, zum Beispiel mit Swarovski-Kristallen so außenrum um den Absatz und dass man halt dann verschiedene Modelle anschrauben könnte für verschiedene Anlässe dann. Den Swarovski ansprechen und sagen, da kann ich mir vorstellen, dass sie sowas aufgreifen. Einfach so als Werbegag oder so, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen. Schön. Wann gibt es so eine Idee? Jetzt erstmal Abitur und dann oder machen Sie so nebenher ein bisschen weiter? Ich glaube erstmal Abitur. Und danach sehen wir mal weiter. Dieses unternehmerisch tätig werden und eigentlich noch im Beruf sein oder noch in der Schule sein, ist ein häufiges Thema. Was sagen denn so Ihre Eltern? Sagen die, Mensch, lass das sein, macht erstmal Abitur oder sagen, nee, macht das nebenher? Gibt es da so Rückmeldung? Also meine Eltern unterstützen das auf jeden Fall und die finden das gut, dass wir auch mitgemacht haben bei dem Projekt und die würden das auf jeden Fall unterstützen, aber Schule geht halt erstmal vor, aber nebenbei würden sie es auf jeden Fall unterstützen. Ja. Jetzt machen wir noch was. Jetzt nehmen wir die schon mal als unsere potenziellen Kunden und fragen die Frauen oder Männer, die mit Absätzen herumlaufen, die sind aber eher seltener, fragen wir mal die Frauen, wer von den anwesenden Frauen findet das im Prinzip eine gute Idee? Gehen wir mal davon aus, der Schuh sieht einigermaßen gut aus und der ist auch vernünftig preiswert. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, da mache ich mit, da wäre ich Kunde, Hand hoch. Ja, doch eine ganze Menge. Ist jemand dabei, der sagt nein? Den würde ich gerne fragen, welche Gründe es gibt, die Sie nicht überzeugen. Ich bin etwas skeptisch. Ja, sagen Sie laut. Ich habe die Erfahrung schon mal gehabt, wie ein Absatz abgebrochen während eines Meetings. Und ja. Das war ziemlich schwierig. Der Absatz ist abgebrochen. Ich hatte keine Alternative und ich war nicht darauf gefasst und deshalb wäre ich skeptisch. Sie sind skeptisch, ob es haltbar ist. Ja. Also eine technische Frage, nicht, dass das beim ersten schrägen Auftreten gleich abbricht. Hier war noch ein Einwand von dem Mann. Ja, also ich stelle mir das so vor, die Sohle, also soweit ich das mal beobachtet habe, am Ende ist ja die Sohle dann doch etwas anders geformt beim flachen Schuh oder beim hochhackigen Schuh. Und wie man diese Flexibilität in der Sohle hier herstellt. Flexibilität in der Sohle, das klingt sehr technisch. Also wir haben uns das so gedacht, dass die Sohle halt ein bisschen dehnbar ist. Ja. Und weil sich auch die Form, wo man den Schuh, den Fuß drin hat, sich verändern muss, dass man das so ein bisschen geriffelt macht, dass er sich den Fuß anpasst. Und dadurch hat man ja dann auch diese einschiebbare Eisenplatte, dass sie dann durch diese flexiblere Sohle, dass diese Eisenplatte dann extra Halt gibt dafür. Ja, so Stichwort Eisenplatte. Wir hatten, das ist schon, glaube ich, 3 Jahre her, meine Truppe hier aus Österreich, die sogar ein Stück weiter gingen wie Sie und sagten, wir machen das außen drum herum als eigene Form und innen drin, das kann man austauschen und natürlich auch der Absatz. Ich habe aber nie mehr was von denen gehört. Das hörte sich sehr vielversprechend an, aber es versank irgendwie in Unbekannten und ich habe auch nirgendwo von dem Schuh wieder gehört. Also Sie wären eigentlich mit dem Absatz da erst. Und Sie sehen, also hier eine ganz überwältigende Mehrheit, bis auf 2 Damen haben, glaube ich, alle gesagt, da hinten war noch so eine leichte Ablehnung oder Skepsis. Aber sonst waren eigentlich alle dafür. Das ist schon mal was. Wir haben ja so die Listen, wenn es dann soweit ist, gucken Sie sich mal unsere Liste an und sagen, hier sind schon die ersten. Sie haben dann so quasi die Geburtsstunde des Schuhs miterlebt. Ja? Ich wollte nur fragen, ob Sie das schon haben patentieren lassen? Das patentieren? Ja, das haben wir auf jeden Fall überlegt, aber also so weit waren wir noch nicht ganz. Dann Patent drauf. Das ist, ja, hier ist noch eine Frage. Ich hätte 2 Punkte noch. Und zwar, wenn es eine Platte ist. Ja? Ich denke, als Anregung ist wichtig, darauf zu achten, dass es auch atmungsfähig ist. Weil es gibt auch bei Georg zum Beispiel, also die Wärme mit Atmungsfähigkeit. Weil Atmungsfähigkeit. Bei Stahlplatte fiel ihm ein, die Atmungsfähigkeit mag da etwas beschränkt sein. Und der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, wenn es wirklich technisch eine Lösung gibt, und ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt, wenn man die richtigen Fahrleute hat, dann scheint mir 60 bis 80 Euro wenig. Also es könnte ruhig, also einen guten mittleren bis oberen Preis. Sie sagen, selbst wenn der Schuh teurer wäre, immer noch attraktiv, kriege ich zustimmendes Kopfnicken von gleich mehreren Damen. Also 60 Euro ist völlig unrealistisch. Ist unrealistisch. Ja. Naja, wir machen hier beim Entrepreneurship immer Sachen, da wird es preiswert. Denken Sie an die Teekampagne, manchmal kann man es auch preiswert machen. Schön. Haben wir noch einen Aspekt vergessen? Würden Sie mich was fragen? Was kann man von Seiten der Universität aus tun? So ein bisschen das Technische vielleicht? So generell zur Frage patentieren lassen, was Sie davon halten würden. Ja, das ist ein langwieriger Prozess. Da haben wir aber an der Universität so eine Einrichtung, die einem beim Patentieren hilft oder berät und die es auch ein bisschen preiswerter macht. Also Sie müssen immer denken, so eine Patentschrift, wenn man sie mit einem Patentanwalt macht, ist man schnell so 5.000 Euro los, eher mehr. Und dann hat man ein deutsches Patent, dann taucht das nächste Problem auf, jemand in Holland oder sonst wo, der da sieht, da sind sie nicht geschützt, nur hier, da müssen sie eigentlich ein europäisches Patent anmelden, das ist dann schon gleich sehr viel teurer und dann kann man sagen, dann guckt das jemand in den USA ab oder in Australien und macht es dort. Also das ist so ein Ding. Da gibt es eine lange Diskussion und auch viel Literatur drüber und der neuere Stand der Literatur ist interessant. Der heißt, ein Patent schützt vielleicht ein halbes Jahr. Dann haben die anderen gesehen, es gibt eine Lösung und machen irgendwas an ihrem Patent vorbei, dass es auch klappt. Es ist eigentlich besser, einen Markennamen sich auszudenken. Das wäre vielleicht, ich frage Sie auch gleich, ob Sie schon haben, also einen Markennamen auszudenken, der so typisch ist, Tesa oder Nivea oder sowas, wo man gleich die ganze Gattung mit dem Namen einfängt. Und die These ist in der Literatur, dass ein gutes Geschäftsmodell verbunden mit einem guten Namen und einem ersten Auftritt, sodass sich das ein bisschen in den Köpfen verankert, eigentlich besser geschützt ist als durch ein Patent. Frage, gibt es schon den Namen? Haben Sie schon mal überlegt, wie das heißt? Das 2-in-1 Ballerina oder High Heel ist ein bisschen lang und schwer zu merken. Das war ja nur die Umschreibung, also so unser Teamname. Panamen sollte auf jeden Fall auch auf dem Schuh stehen. Das steht ja auch für unseren Namen. Das war aber diese Airline, die vor ihrer Zeit gewesen. Nee, das ist ja Pan Am. War noch einer der letzten Kunden. Das war fürchterlich. Da funktionierte nichts mehr. Und Pan Am. Ach so, halt mit zwei N. Wir haben es falsch geschrieben. Sehen Sie, das ist die Verwechslung sofort. Da haben Sie schon Pan Am. Sie heißen ja Pan Am mit zwei N, genau, und groß geschrieben und so. Wunderbar. Ja, also ich finde das toll und freue mich und finde, dass wir das unbedingt. Ja, dass Sie das unbedingt machen sollten, wenn wir irgendwas behelfen können, machen wir gerne. Hier ist gleich noch ein Beitrag. Haben Sie sich da schon mal mit einem Schuhmacher auseinandergesetzt? Also wir haben viel versucht, so Leute zu erreichen. Ich habe auch viel mit E-Mail und die anderen aus der Gruppe, also Nicole hat auch viel E-Mail geschrieben. Sehr kreativer. Der ist bestimmt offen dafür. Da hätten Sie einen Schuhmacher. Der hat Maßschuhe an. Und auf alle Fälle kann man mit dem mal drüber reden, ob das überhaupt... Also aufgrund seiner langen Erfahrung, ob das überhaupt eine realistische Geschichte ist. Aber da muss ich Sie in Schutz nehmen. Ich sage meinen Studenten immer, redet nicht mit Experten, jedenfalls nicht am Anfang, weil die Experten Ihnen das bestimmt mies machen, wenn Sie selber nicht drauf gekommen sind. Und man kann dann, wenn das Ideenkind ein bisschen an Format gewonnen hat, wenn man sicherer ist und auch ein gewisses Selbstbewusstsein hat, dann kann man dem Experten sagen, ist ja schön und gut, dass Sie nicht daran glauben, und selber nicht drauf gekommen sind, aber wir sind es und wir glauben das und wir machen das und notfalls auch ohne Sie. Die meisten Experten, die ich so kenne, wenn sie nicht sehr souverän sind und großzügig, tendieren immer dazu, so ausgefallene Ideen, die nicht so 0815 sind, erstmal so etwas abzumachen. Das sollten Sie sich nicht abschrecken lassen. Aber irgendwann, wenn Sie schon ganz gut wissen, wie es aussehen soll, einen Schuhmacher finden, der ein bisschen aufgeschlossen ist. Ja? Gleich hinterher notieren. Ja, ich finde das wunderbar. Bitte alle Damen, die sich vorhin gemeldet haben, im Auge behalten, wenn es soweit ist. Welturaufführung des flexiblen Absatzschuhs. Dann sind wir dabei. Sie haben ja schon so ein bisschen Firmenkleidung, kann doch nicht zufällig sein. Das ist ja schon so wie so Formel 1 und Sie sind Formel 2 in 1. Wunderbar, vielen Dank und alles Gute. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben.